NDR 3 Hörspiel. Von Helmut Kopetzky hören Sie heute Nachmittag Urschlachtfeld. Ein Hörspiel, dem der Autor den Untertitel gab, Ein Leben mit Lärm und Gewalt. Helmut Kopetzky, Jahrgang 1940, ist von Haus aus Feature-Autor, legte aber bereits vor 2 Jahren sein erstes Hörspiel vor, Moskauer Zeit. Urschlachtfeld ist sein 2. Versuch, mithilfe sehr umfangreicher Originaltonaufnahmen eine Geschichte zu erzählen. Ohr, Schlacht, Feld. Hörspiel von Helmut Kopetzky. So begann der Tag. Jeder Tag. 6 Uhr. Sechs Uhr fünf. Sechs Uhr zwölf. 6:13. Neun Minuten vor 6:30. 6:30, 6:30. Sechs Uhr 58. 7:30, 7:30. Endlich Ruhe. Thank you. Die Zimmerpflanzen musste ich natürlich raustun. Leider. Das ist dicht. 3x10 mm Isoglas, Außenwulste, Innenwulste, Tieffrequenzmanschetten, Dreifachgummi. Da stirbt alles weg. Dafür aber lückenloser Lärmschutz. Lückenlos. Man hört nichts. Null. Totenstille. Mein Bunker. Die Putztage sind immer fürchterlich. Stille. Wie im Grab. So alles durch den Kopf geht. Lerchen. Wo haben die nur gesteckt? All die Jahre. Großvater. Für ihn war Krieg Musik. Kein kein Kriegslärm. Nein. Ja. Langemark, 1914. Also, das Spektakel an der Somme. Verdun. Cambrai. Hier. Also. Wenn der nur erzählen konnte. Auch. Und. Die Schlacht? Ein Orgeln, ein brodelnder Kessel, molto expressivo. Mörser waren Kesselpauken, Schiffsgeschütze, Hörner und Posaunen. Der Tod kam mit Becken und Trommeln. Tsching, bumm. Pfeift, Kugeln pfeift und heult Granaten. Schreit und speit und faucht und fegt, so toll ihr mögt. Und risst ihr 100 von uns nieder, hinter uns stehen 1000 wieder. Großvater hat das Konzert zweimal genossen. 1418, 3945. Das volle Programm. Deutschland, lärmend vor Begeisterung. Thank you. Großvaters Kriegsmusik. So hat er es uns erzählt, uns Kindern. Deutschland, der deutsche Soldat, was für ein Klangkörper. Mein Vater war unmusikalisch, starb im Trommelfeuer auf der Krim, 1944. Vor meiner Zeit. Als ich auf die Welt kam, war es still. Es muss still gewesen sein. Die alten Fotos zeigen leere Straßen. Gras weg auf der Fahrbahn. Aufgeschlitzte Häuser. Stahlgerippe unter Schnee. In meiner Vorstellung nur Schritte. Fern, dann wieder nah. Schlurfen, humpeln, hundemüde. Kein Windhauch. Eiszapfen knistern. Dieses Ziehen in der Bauchwand. Niederlage, Stunde Null, Zusammenbruch. Generalpause. Da war Sommer. Noch ein Flugzeugbrummen hoch am Himmel. Ein einzelnes Propellerflugzeug, das vorüberzog und verschwand. Trümmerfantasien. Sentimentaler Esel, der ich bin. Dann von Leichnam 1955. Ich war 10. Auf dem Domplatz standen wir in Blöcken. Block der Priester, Block der Nonnen, Block der Mönche. Frauen, Männer, Kinder. Die Kirche schoss Salut mit Übungsmunition. Zu Ehren Gottes. Und bei jedem Schuss zuckten wir zusammen. Wie ein Windstoß fuhr es in den Kinderblock. Bam und Bom und Bam brüllte die Hosianna über uns. Die Riesenglocke aus dem Weihrauch. Aufgescheuchte Krähen kreisten um die Domkuppel. Aus den Blöcken formte sich ein Zug. Bleiche Nonnen, blasse, durchsichtige Priester. Dann wir Zwerge. Und die Böllerschüsse immer tückisch. Bumm, von hinten. Bam und Bom und... Thank you. Damals bin ich schreckhörig. Ein psychischer Defekt, ein Knacks. Ich fürchte, dass beim Glockenläuten immer gleich das Schießen losgeht. Silvester 65 wurde unser Sohn geboren. Jan. Ein Lärmkriegskind. Ich muss ergänzen, dass mich die Natur mit einem Ausnahmegehör bestraft hat. Erbkrankheit. Schon im Schulorchester bin ich aufgefallen. Mein Kammerton war konkurrenzlos. 440 Hertz, präzis wie eine Stimmgabel. Mein Geigenlehrer sagte immer, du mit deinem Fledermausorgan. Das absolute Gehör ist mein Unglück. Mein Fledermausorgan bemerkte diesen dünnen, schmierigen Geräuschnebel sofort. Infraschall um 15 Hertz sank auf die Dächer. Ich registrierte ihn auf unseren Straßen, hörte, wie er Täler füllte und in Gräben und Kanäle kroch. Ich spürte das Vibrato. Überall. Ich. Allein mit meiner Erbmasse. Scheiße einsam. In den frühen 80ern stieg der Pegel dann. Erstes, zweites, drittes Stockwerk, 11., 12. Dachterrasse. Überschwemmung. Die Resonanzen in der Himmelskugel über uns, in dieser orbitalen Kesselpauke, schaukelten sich hoch zu langwelligen Schwingungen. Die Schwingungsamplitude wuchs mit jedem Output von McDonnell Douglas, Airbus Industries, MTU, Rolls-Royce und Boeing. Luftschlacht der Konzerne. Krieg mit Schallwellen. Sturm und Donner, rührend altmodisch dagegen. Unecht. Wie im Theaterdonner und Kulissenwind. Eines Tages war der Himmel über Deutschland mit Geräusch gesättigt. Das Kriegsgrollen war in uns. Wie der Herzschlag. Wenn es Heiligabend ein paar Stunden nachließ, fürchteten wir schon eine Panne. Tonausfall. Wir schalteten das Radio ein und warteten auf eine Durchsage. Freilich war das nur der Anfang. Während unser Jan die Fibel lesen lernte. Da. Unser dickfälliges Knäblein aber null Reflex. Der guckte nicht mal hin. Sei doch froh, sagte Christa. Christa, meine Ex-Frau. Sei doch froh, Jan ist damit aufgewachsen. Hat er vielleicht keine Ohren? Schrie ich unbeherrscht zurück. Sogar Hunde kreiseln, Pferde schlagen aus und Kühe haben Fehlgeburten. Was nehmen die sich raus da oben? Dürfen die das überhaupt? Christa sagte einfach, ja, Kriegsrecht. So ging das 14 Jahre lang. Meine Ohren waren Stalingrad, Verdun, Dünkirchen, Chat al-Arab, Dien Bien Phu. Ein Lärmschlachtfeld. Ich lag in meiner Stellung, das zerfetzte Trommelfell als Regimentsfahne und lauerte schon auf den nächsten Kampfjet. Wollte vorbereitet sein. Mein Fledermausradar verfolgte alle Bomber, jeden einzelnen, vom Start weg bis zur Landung. Großräumige Luftraumüberwachung, Fehlerquote 5%. So konnte ich bald jeden Überflug mit hoher Zuverlässigkeit voraussagen. Meine Ex-Frau fand das irritierend. Wollte nur noch weg, weit weg, aus der Kriegszone ins Hinterland. Sie hat alles in die Hand genommen. Sie war immer praktisch, meine Christa. Wir schnappten uns diese Eigentumswohnung hier draußen am Grüngürtel Dörnbacher Heide. Es war die letzte und da greift man selbstverständlich zu. Eigentlich waren wir ja selber schuld an dem Desaster. Besichtigung der Wohnung hatte Sonntagmorgen stattgefunden. In der stillen Jahreszeit. Bei Nebel. Und nur 50 Metern Sicht. Na, und dann am Montag? Ihr vertreibt uns nichts und niemand, brüllte Christa feierlich. Ich zurück? Nichts und niemand, niemals, nie! Man muss Qual in Lust verwandeln. Empfindungen sind subjektiv. Jeder Mensch ist ein Gewohnheitstier. Gott sei Dank! Wir versuchten es mit Abhärtung. Fenster auf. Wir schlafen heute offen. Wir setzen uns sogar auf den Balkon raus, in den Schlachtenlärm. Wie Leute, die im Freien seelenruhig ihren Tee trinken. Wir zogen damals noch am selben Strang. Christa und ich. Abends an die Fensterbank gelehnt, bestaunten wir das Glühwürmchen-Geflimmer auf der sechsspurigen A45 Wetzlar, Siegen, Olpe, Dortmund. Tausende und Abertausende von Lichtern. Unten, vor dem Haus, frisierte Jan, der 20-Jährige, mit seiner Clique Schrottmotoren. Dezibel-Junkies. Voll unter Strom. Wir ergötzten uns an ihren Lärmlustexplosionen, ihren spitzen Schreien. Geiler Sound, rief ich schon mal aus dem Fenster. Scharf und kompromisslos. Immer härter, kälter. Gnadenloser, gell? Alle gingen irgendwann im Dunst der Autobahn verloren. Jan, der 25-Jährige und seine Clique. Einer nach dem anderen. Verschollen auf dem Lärmschlachtfeld. Wir waren umzingelt. Wehrlos. Nackt. Feinde dröhnten auf uns ein, von allen Seiten. Durch die Mauern, aus der Luft. Stoßtrupps. Partisanen, Marodeure, Söldner, reguläre Truppen. Machthaber des Lärms. In Siegerpose. Ihr Triumph. Wir vermieteten die Wohnung, plünderten die Sparbücher und gingen leicht auf die Flucht. Kreuz und quer irrten damals Lärmflüchtlinge um den Globus. Einzeln und in Gruppen. Lesezirkel, Hausgemeinschaften und Fußballclubs. Ganze Dörfer aus den Tiefflugzonen. Kirchenchöre. Tische. Sogar Kindertrecks. Wir trafen sie in Cujaba und Puerto Varas, Kawaikini, Perth und Viti-Levu, an der Bristol Bay in Anadyr und in Basankusu, Schimanowsk und Tianshui. Auf allen Kontinenten. Abends, im Lärmschatten hoher Gebirge, in den letzten Schlupfwinkeln der Stille, saßen wir an Lagerfeuern und erzählten von Geräuschsümpfen und Ohrenjägern, vom verpolten, Wahnsinn auslösenden Sinuston, von mörderischen Abwehrschlachten. Beugten uns mit Zirkeln über Generalstabspläne, schlugen Kreise, Feldherrn der geschlagenen Armee. Immer kleiner, enger wurden die bewohnbaren Gebiete. Unsere Weltkugel war übersät mit Lärmkratern. Zerlöchert, wie der Mond. Auch der Arsch der Welt hat seinen Dauerpegel. Zermürbt, zerrupft, fast mittellos, kehrten wir in unser Heim zurück. Vom Untermieter nur noch Brandflecken. Wir waren jetzt die Lärmschutzzone 1. Hauptkampfzone. Vor den Fenstern diese 18 Meter hohe Lärmschutzwand. Trotz aller Ingenieurkunststücke aber hatte sich der Schalldruckwert verzehnfacht. War das noch ein Leben? Du kannst die Augen zumachen. Die Ohren? Nie. Ich beschloss zu handeln. Radikal. Rechtzeitig vor Wintereinbruch kam der Tieflader mit 13 Tonnen. Das bestellte große Schallisolationspaket. Die totale Stille. Die hält nicht jeder aus. Christa leider auch nicht. Das ist ja schlimmer als der Lärm, hat sie gesagt. Ausgebüxt. Nach all den Jahren. Völlig überraschend. Hat alles seinen Preis. Dreifachglas, 24 mm, Gasfüllung. Stahltüren, federnd aufgehängte Unterdecken, Schwimmestrig. Ja, jetzt ist es still bei mir. Totenstill. Frieden. Nur die Putztage sind immer fürchterlich. mal verstimmt. Ohr, Schlacht, Feld. Hörspiel von Helmut Kopetzky. Stimme Rüdiger Joswig. Schnitt Sigrid Pfeffer. Ton Anna-Maria Tietze. Regieassistenz Manfred Hess. Regie Helmut Kopetzky.